Sie sammeln sich in der Schenkstube beim Scholz-Welzel. Unklar fühlen sie, dass etwas in der Luft liegt. Ist ja heute der Teufel los in dem Peterschwalder. Nu, es ist halt auch Liefertag bei 30 am Ofen. Es ging aber doch sonst nicht so lebhaft zu. Nu kommt auch noch das Begräbnis dazu. Doch habe ich Weber schon gestorben. Der hat lange genug gemacht. Der lief doch schon über Jahr und Tag auch bloß noch rum wie ein Gespenster. Ganz globen, Wälzer. Also a klein Lumpern sage. Also a rass nicht klein winzig Dingel. Das habe ich doch noch kemal nie zusammengeleimt. Das war aber ein Leichel, das wog noch nicht 90 Pfund. Hey, guten Tag, Herr Wirt und Frau Wirtin. Herr Hornig. Herr Hornig, was soll's denn sein? Ein Einfache möchte ich bitten. Na, junge Frau, haben Sie was Lumpiges? Schöne Zopfbändel, Hemdbändel, Strumpfbändel hätte ich im Wägle. Schöne Stecknadeln, Haarnadeln, Häkeln und Äsel. Alles gebe ich für ein paar Lumpen. Nun, wen bringst du denn da mit, Hornig? Hm, willkommen, Vater Baumert. Sieht man dich auch wieder einmal? Ah, kommt selten genug aus seinen verreicherten Geniste gekrochen. Nun, wo wird man denn und kann sich einmal ein Glas Bier leisten? Jetzt, wo 30 Jahre noch 200 neue Weber annehmen will und 10 Behmen für der Werft gezahlt. Das ist immer besser wie nichts. Er tut sich auch, dass ihr eine Beschäftigung habt. Ich bin sehr gut bekannt mit 30 Jahren. Vor 8 Jahren nahm ich in der Doppelfenster raus, da redeten wir drüber. Er tut's bloß aus Barmherzigkeit. Der ist schon auf dem rechtlichen Wege. Du weißt drauf zu laufen, das musst du dir neid lassen. Wenn der Weber noch auf 2 Beinen rumläuft, dann machst du ihn schon einen Sack fertig. Wer will mitkommen, muss dich doch zuhalten. Ja, ja, du hältst ja noch dazu. Ne? Der Tichler Wiegand weiß besser wie ein Doktor, wenn der Tod um ein Weberkindl kommt. Und der Lumpensammler Hornig weiß besser, wenn die Polizei wo der Nipper sitzen und da webern. Er kommt nach Lumpen und nimmt doch eine Pfeife Schussgarn, wenn's vorwand kommt. Und dein Weizenbiet auf dem Kirchhofer. Je mehr das auf der Hobelspäne schlafen gehen, desto besser für dich. Na, red du mit, wenn du willst. Guck mit mir nicht. Da singen sie doch schon wieder das Teufelslied. Ich stell ja das ganze Dorf über Kopf. Das reden, als wenn was in der Luft lebt. Die 30er, die Henker sind, die Diener ihre Schergen. Davon ein jeder tapfer. Halt! Halt! Abgesessen! Du sag doch bloß, Bäcker, was geht denn vor, dass ihr das so in hellen Haufen beieinander seid? Vielleicht wird da mal was vorgehen, gell, auf Moritz? Du wärst doch, mach doch nicht Dinge. Es ist ja schon Blut geflossen, willst du den? Beim Bader Schmidt haben wir impfen lassen. Na, du wärst doch, da kann man sich nicht wundern, dass das super Tapes ist auf allen Gassen, wenn solche Reutel im Dorf rumschwuchtern. Gleich Zwickwart, Wälzel, ich zahl's. No? Denkst du etwa nicht ab, geh putz? Auf Erden! Das Lied singt nur der Wald! In meinem Hause natürlich nicht! Aha, ganz recht! Lasst ihr das singen! Aber bei 30ern müssen wir noch einmal vorbeiziehen. Er muss unser Lied noch einmal zu Ehren kriegen. Treib's doch nicht gar zu toll, dass er nie etwa einmal falsch versteht. Lass du die Ocke ruhig ein bisschen ein Theater machen. Die Hunde, die viel kläffen, beißen nicht. Bitte! Die Henker, was gibt's denn? Bitte, ist da. Komm her, bitte, komm, setz dich doch zu uns. Bitte. Komm doch zu uns, bitte. Wer mich in Obacht nehmen und wer mich zu solchen Goten setzt. Komm, trinke mal mit! Behalte dir den Branntwein. Will ich trinken, zahle ich ihn selber. Was haben die Weber für eine Speis? Sauerkraut und Läusefleisch. Wie denn nur aber? Wenn sie uns zu sein, nimmer zufrieden damit. Nu. Nu, sag mal auch keiner, bist du's? Ihr Leute, ich lach mich tot. Der alle Baumert will Rebellion machen. Na, nu werden wir's haben. Jetzt fangen die Schneider auch an. Da werden die Bildämmel rebellisch und dann der Mäuse und Ratten. Du meine Gitte. Das wird ein Tanz werden. Wir quitt dich. Ich bin immer noch derselbe wie früher. Ich sag auch jetzt noch, wenn's im Guten ging, wär's besser. Im Dreck wird's gehen, aber nicht im Guten. Ist etwa ein Frankreich im Guten gegangen? Die gebratenen Gänse, die kommen einem nicht ins Maul geflogen. Ach, wenn ich Uck und ich hätte halbwege mal auskommen. Uns steht's Wasser bis hierher. Ja, man mag bald gar nicht mehr heimgehen.